Hallo und herzlich willkommen zum ersten Conncast im Jahr 2020. Ja, auch in diesem Jahr sind wir wieder am Start, gleich brandfrisch mit dabei. Brandfrisch sagt man nicht, aber wir schon. Mit einem News-Podcast. Mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, ich sage frohes neues Jahr. Ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und mit dabei auch unser Stargast. Hallo Kevin. Hallo, hallo. Ja, frisch geduscht bin ich nicht, aber ich brenne darauf, heute wieder dabei zu sein. Richtig gut. Gut, ja, und wie ihr schon gehört habt, haben wir am Anfang unseres Podcasts ein neues Intro und auch am Ende des Podcasts ein neues Outro. Wir haben das ja schon im letzten Podcast letztes Jahr angekündigt, ach, schon Ewigkeiten her, der Jahresrückblick, wo das alte Outro und Intro zum letzten Mal zu hören war und jetzt eben zum ersten Mal neues Jahr, neues Intro, neues Outro. Danke da auch an unseren Forums-Administrator Zero, der wieder fleißig komponiert hat und uns dieses Intro und Outro zur Verfügung stellt. Vielen Dank. Genau, da auch direkt der Hinweis, wir hatten im letzten Jahr einen weiteren Podcast, der Jahresrückblick 2019. Das sind unsere Favoriten, der Conncast Nummer 126. Falls euch interessiert, was in dem letzten Jahr passiert ist, ganz gebündelt in, naja, ich weiß gar nicht, wie lang der Podcast ist. Ich glaube, locker über eine Stunde, anderthalb Stunden sogar. Dann hört dort gerne mal rein. Sehr empfehlenswert, um alle News-Podcasts auch dem letzten Jahr nochmal gebündelt zu haben. Also damit ist man auch bestens vorbereitet und kann in dieses Jahr ja super einsteigen. Und wir beginnen direkt mit den ersten News aus diesem Jahr. Nämlich beim Anime in Deutschland-Bereich. Wie gewohnt, wir haben es hier nach verschiedenen Bereichen unterteilt. Beginnen mit Anime in Deutschland. Und dort ist seit dem 5. Dezember die Detective Conan DVD-Box Nummer 11 erhältlich mit weiteren neuen alten Conan-Episoden bei Kase. Ja, sehr schön, dass es auch in diesem Jahr mit den Conan DVD-Boxen weitergeht. Schauen wir mal, was wir noch so kriegen. Interessant ist, also das kann ja und das muss ja ein Zufall sein, dass dieser Cliffhanger so perfekt gewählt ist mit 307, mit Hans Fiebertraum, der dann kommt und so weiter, mit Mord in New York. Und nachdem ja auch, glaube ich, mit jeder einzelnen DVD-Box immer weniger Episoden drin waren, also gut gewählt, schöner Cliffhanger, aber auch irgendwie schade. Also ich hätte persönlich natürlich bevorzugt, das gebündelt zu lassen, also Déjà-vu im Regen und Mord in New York. Ja, das kann man ja dann zusammenhängend gucken, wenn dann die nächste DVD-Box erscheint, die ja kommt, wie wir gerade festgestellt haben. Und ja, dann kann man die ganzen DVD-Boxen von Anfang bis Ende hintereinander weggucken. Da hat man was zu tun, ordentlich. Genau, ansonsten wurde noch von ProSiebenMax angekündigt, dass Detective Conan 2020 Anime-Nachschub bekommt. Die Meldung ist auch schon ein bisschen älter, aber der Vollständigkeit halber hier nochmal der Hinweis darauf, dass sich ProSiebenMax über 500 Stunden Anime-Nachschub für 2020 gesichert hat, mit vielen interessanten Titeln mit dabei, was nichts mit Conan zu tun hat, aber auch Detective Conan ist mit dabei, wo man sich neue Spielfilme, hieß es, gesichert hat. Mhm. Welche das denn sind, stand damals noch nicht fest. Inzwischen wissen wir, Film 21, der purpurrote Liebesbrief, läuft am 7. Februar bei ProSiebenMax zur Primetime 20.15 Uhr in der Anime-Nacht oder als ja, erster Teil der Anime-Nacht. Genau, ob weitere Filme dann auch noch kommen im Laufe des Jahres, ist noch nicht klar. Aber erstmal nur Film 21 und ich denke mal, wenn man sich Film 22 oder auch das den Lupin-Crossover-Film gesichert hätte, hätte man sie wahrscheinlich auch gebündelt mit Film 21 gezeigt. Den Film hier alleine zu zeigen, ja, ist da nicht so sinnvoll, wenn man noch andere Filme im Paket hat. Also nehme ich mal stark an, dass nur Film 21 jetzt in dem Conan-Filmpaket mit dabei ist. Aber schön, dass er auch im Fernsehen dann endlich läuft. Wir hatten ihn ja schon im Kino gesehen damals, mit Untertiteln, dann mit deutscher Synchronisation. Und er ist jetzt ja seit 2018 auch schon auf DVD und Blu-ray verfügbar und bei Anime On Demand. Also jetzt mit der Fernsehausstrahlung dann auch das ganze Paket komplettiert. Ja, mal sehen, ob es dann mit Film 22 oder sogar 23 irgendwann mal weitergeht. Waren Spielfilme nicht im Plural auf der Facebook-Seite? Dann müsste es ja auf jeden Fall neben Film 21 irgendwann dieses Jahr noch mindestens einen weiteren, also 22, noch geben. Ja, stimmt. Ist tatsächlich der Plural. Neue Spielfilme. Ja, mal sehen, was uns dort erwartet. Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde es auch sehr komisch, dass man jetzt 21 zeigt, ohne Vorausblick, hey, wir haben da noch einen oder noch zwei oder so. Ich finde es auch komisch, ja. Ja, und vor allen Dingen, dass man ja auch Conan momentan nicht am Laufen hat. Richtig. Einfach mal so einen Spielfilm halt zeigen. Ja, also ich meine, die Zuschauer, die mögen natürlich Conan. Ja, aber wenn man natürlich auch nicht mehr die Folgen irgendwie verfolgt, dann kriegt man das vielleicht auch gar nicht mit, dass jetzt ProSiebenMax noch einen Kinofilm zeigt. Aber Film 22 ist ja jetzt erst im September rausgekommen auf DVD. Ich glaube nicht, dass sie ihn ja so schnell schon im Fernsehen zeigen können oder auch wollen. Und Film 23 ist ja noch nicht mal im Kino gelaufen in Deutschland, wenn es denn Wenn er überhaupt passiert. kommt, ja. Ja, also, dass Ja. er kommt, ist ja quasi bestätigt. Und ist ja scheinbar auch schon aufgenommen. Da muss man aber sehen, was damit passiert, ne? Ich glaube nicht, dass die ihn jetzt schon im Fernsehen zeigen wollen. Ja, genau, jetzt nicht. Im Laufe des Jahres ginge es durchaus, aber jetzt ist es wirklich Quatsch, den zu zeigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kasi für Film 22 sagt, wir hätten schon gerne, dass der erstmal ein Jahr auf DVD draußen ist, bevor er im Fernsehen gezeigt wird. Könnte ich mir Ja, vorstellen. das ist ja häufig so, dass Publisher da natürlich ein Interesse dran haben, erstmal die DVD-Verkäufe abklingen zu lassen und dann vielleicht nochmal neu zu befeuern mit einer Spielfilmausstrahlung. Also ja, ich finde es auch irgendwie komisch, dass Film 21 so alleine irgendwie läuft, aber ich sehe jetzt auch nicht, was man da groß an weiteren Filmen hätte machen können. Genau, also ich habe mich ja auch nur am Plural-Wortlaut kurz aufgehangen. Ich finde es komisch, aber da muss ja dann, oder da könnte, sollte dann ja noch irgendwas kommen. Ja, hier, Lupin, oder? Wenn man den 14. Februar als Ausstellungstermin genommen hätte, also den Valentinstag für den purpurroten Liebesbrief, hätte es ja durchaus Sinn gemacht, den alleine zu zeigen, aber jetzt hat man den 7. Februar, also eine Woche davor, weil man danach, glaube ich, die Attack on Titan-Filme zeigen wollte, die jetzt auch wieder gestrichen, verschoben wurden. Jetzt kommen andere Filme, ich glaube auch eine Trilogie, ich weiß gerade nicht welche. Aber den purpurroten Liebesbrief dann einfach am 7. Februar reinzuwerfen, ja, halte ich auch nicht für sonderlich klug. Da hätte man vielleicht tatsächlich die Ankündigung stehen lassen können. Ja, wir zeigen neue Spielfilme und dann im Laufe des Jahres, meinetwegen auch am Ende des Jahres oder so, mehrere Filme aneinander Das hätte zeigen ich besser können. gefunden. Das ist gut. Na, warten wir mal ab, was noch kommt. Wie gesagt, neue Spielfilme steht dran. Lupin-Film steht aus, Film 22, 23 überhaupt nicht und Film 22 möglich, haben wir jetzt hier so erörtert, ist unsere Meinung dazu. Genau. Dann weiter zum Manga in Deutschland. Da haben wir keine Meldung, nur dass ein neuer Sonderband bevorsteht, nämlich Bourbon on the Rocks. Der erscheint am 5. Februar. Könnt ihr euch gerne schon vormerken, ein Sonderband über Bourbon. Ja, gut. Heißt ja auf Japanisch auch Toro Amoro Selection, ne? Ja. Ja. Und noch eine Kleinigkeit, das ist aber nicht sonderlich wichtig. Band 97 wurde verschoben in Deutschland. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon erwähnt hatten Oh, ach echt? im letzten Podcast. Ja, ursprünglich stand im Egmont Shop 5. März. Jetzt steht 2. Genau. April drin. Ah, Ach interessant. was? Wann wurde denn zuletzt ein Conan-Band verschoben? Weiß ich nicht, aber sie haben das auch nicht kommuniziert. Das wurde ganz still und Na, leise wie heimlich immer. geändert. Entschuldigung, ich meine, ich meine, wann wird das schon kommuniziert, wenn du nicht viermal nachfragst? Berechtigterweise. Aber es sind ja auch nur die provisorischen Release-Daten, beziehungsweise, na, okay, März ist jetzt schon rechtlich dran, von daher Finde sollte ich man es auch. so eigentlich nicht verschieben, aber wenn man jetzt hier, ich glaube, Band 98 oder so steht schon drin für September oder was, dann kann ich verstehen, dass man das nochmal irgendwann verschiebt, weil das nicht einzuhalten ist, aber jetzt so kurzfristig, ja, das ist dann schon eher ungünstig, aber gut. Bourbon on the Rocks erscheint übrigens am 6.2. Was ich zum Titel noch sagen möchte gerne, ich finde ihn an sich tatsächlich ziemlich gut. Mich stört, oder, naja, nicht stört, komisch finde ich aber, also Whisky im Allgemeinen, vor allem höherwertigerer, wird gerne, also ohne Eis getrunken. Dadurch, dass er hier ja offensichtlich mit Eis getrunken wird, scheint ja hier, was da so an Inhalt drin ist, nicht so hochwertiges Material zu sein. Nein, kleiner Spaß. Auf jeden Fall, kleine Anekdote, Oh es gibt Gott. auch im Rahmen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, jetzt müsst ihr wieder mit mir klarkommen. Ihr habt euch lange von mir erholen können. Kleine Anekdote dazu noch, es gibt sogar spezielle quasi Kühl ja, wie so Kühl Fragmente, Kühlelemente, die man dann in den Whisky reinmachen kann, ohne dass das Eis schmilzt und den Whisky verwässert und dadurch dessen Geschmack vernichtet. Nicht schlecht. Ja, aber die richtigen Kenner trinken den Whisky tatsächlich mit einer Pimzette oder Pipette und machen einen Schuss Wasser in den Whisky rein. Aber Bourbon on the Rocks, das ist so eine amerikanische Sache. Das machen die Amerikaner tatsächlich ganz gerne. Und die Japaner tatsächlich auch. Trinken das auch sehr oft auf Eis, obwohl das tatsächlich nicht so, das würde ein Schotte wahrscheinlich nicht so machen. Ja, Subaru Okiya trinkt seinen Bourbon immer auf Eis innerhalb der Serie. Herzlich willkommen beim Whiskycast. Ja. Ja, was mir jetzt so einfällt. Als Kind habe ich immer ganz gerne den Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit gesehen, falls ihr das kennt. Und dann ist der Detektiv auch irgendwann in so einem Club und dann bestellt er bei den Cartoon-Pinguin-Kellnern, bestellt er Whisky on the Rocks und schreit ihn hinterher und ich meine Eis. Und dann kriegt er später aber wirklich einen Whisky mit Steinen drin. Und den Gag habe ich als Kind nie verstanden. Oh Gott. Nach all dieser Alkoholdiskussion verweise ich gerne nochmal auf unsere Partnerwebsite kenndeinlimit.de. Alkohol ist schlecht, Leute. Nein, Spaß. Mit denen könnten wir wirklich eine Partnerschaft beginnen. Könnten wir mal anschreiben, ja. Mhm. Am besten von alkoholischen Organisationsmitgliedern fernhalten, genauso wie von dem hochprozentigen. Ja gut, den sollte man sich ja sowieso auch fernhalten. Genau, zu Bourbon on the Rocks machen wir natürlich auch noch einen separaten Themenpodcast, wo wir dann genauer auf den alkoholischen Prozess eingehen, uns um den Inhalt kümmern. Dann machen wir weiter mit den neuesten Weekly-Kapiteln. Da sind ja im letzten Jahr auch wieder einige erschienen, die jetzt sogar alle bei Egmont Manga als Weekly veröffentlicht wurden, soweit ich informiert bin. 1043 bis 1046, der Bart des Großmeisters, also es geht um den Großmeister, ich meine, Lasse hat das letztes Mal schon angerissen. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es denn in diesem Fall geht. Für alle, die jetzt auch Bock haben, diese Weekly-Kapitel zu lesen. Ja, genau. Yumi Miyamoto verfolgt heimlich Shukichi Haneda, weil sie glaubt, er geht fremd. Dabei trifft sie auf Con und sagt einfach so, wenn ich ein Kind dabei habe, da bin ich unauffälliger beim Observieren. Also schleift sie ihn mit. Und trifft dann allerdings Shukichi bei einer Shogi-Lerngruppe an, die er unterrichtet, also nichts mit Fremdgehen. Tatsächlich wird aber ein Mitglied der Shogi-Truppe ermordet aufgefunden und die große Frage besteht darin, wie hat einer der drei Verdächtigen sein Alibi hingekriegt? Sehr ähnlich wie in Rauch, Dampf und Schaum war. Ich hatte hier Eis dabei, das war noch ganz, ganz kalt, das hätte ich nicht holen können, welcher Täter wäre. Ich habe hier Kaffee, der wäre nicht lauwarm, wenn ich ihn nicht vom Geschäft geholt hätte, also konnte ich nicht hier sein und den Mord begehen, so und so in dem Zuge. Shukichi durchschaut die Sache relativ schnell, weil er glücklicherweise etwas anfasst, was ihm den entscheidenden Hinweis gibt. Zwei weitere Mitglieder der Shogi-Truppe werden ermordet aufgefunden. Kommissar Yuminaga taucht auch nochmal auf. Shukichi wagt aber einen Alleingang und konfrontiert den Täter, wird von ihm aber überwältigt und taucht erstmal nicht wieder auf. Das bringt Kon dazu, mal bei Akai durchzuklingeln und sich mit ihm zu besprechen. Und im Zuge dessen mischt sich auch Yusaku Kudo ein, der bei der Lösung des Falls ein bisschen hilft. Und Conan und Akai, der sich diesmal nicht als Subaru Okiya verkleidet, weil dazu keine Zeit ist, eilen dann zur Rettung von Shukichi und zur Überführung des Täters an, was auch erfolgreicherweise gelingt. Der Fall wird gelöst, der Täter überführt und Shukichi lebt. Und der ganze Fall endet so ein bisschen damit, dass man so sagt, alle Geheimnisse irgendwie, die wir alle so ein bisschen haben, haben ja ein paar Charaktere in diesem Fall, aber wir jetzt ein paar Geheimnisse, werden aufgelöst, sobald diejenigen, die einen Nebel über die Wahrheit legen, die schwarze Organisation, sobald die irgendwann mal vertrieben ist. Und damit endete dann Kapitel 1046, was am 25. Dezember letzten Jahres erschienen ist, 2019, und damit auch eben das Jahr erstmal beendet wurde für Detective Conan 2019. Also quasi so ein bisschen fast schon sehr netter Ausklang so als für das Jahr. Genau. Ich fand den Fall insgesamt ziemlich gut. Ich finde es nett, wie alle Charaktere so zusammengewirkt haben. Ich hätte mir fast gewünscht, dass der Fall noch so ein bisschen größer wird. Es gab ja mal den Fall mit der Narbe, von der auch mit Kommissar Matsumoto und so zu tun hatte, wo ja ein Drei-Kapitel-Fall war, der dann sich mit was beschäftigt hat, was dann in einen Vier-Kapitel-Fall, größeren Fall mit Serienmord übergegangen ist. Und so hätte ich mir es hier gewünscht, dass dieser Fall mit dem Shogi-Spieler in der Wohnung ein Drei-Kapitel-normaler Fall ist und dann die restlichen Shogi-Morde, die irgendwie noch vorkommen, ein separater Serienmord ist, der dann nochmal in einem anderen Fall stattfindet. Das ist nicht passiert, ein bisschen schade, aber sonst insgesamt fand ich den Fall trotzdem ganz gut. Die Auflösung im letzten Kapitel, über die wurde viel gesprochen. Ich weiß auch von mindestens einem Podcast-Mitglied, was das nicht so positiv fand, das Ende. Ich fand es hingegen ganz okay. Ist jetzt so in dem, was wir in Con vom Con-Manga her kennen, jetzt nicht sonderlich drüber. Ich sag nur irgendwie Masumi, die auf ein Auto aus dem Stand mit dem Motorrad springt und dann mit dem Rückgreifen einen Slap in the Face gibt. Deswegen fand ich das alles ganz okay, auch wenn man sich vielleicht hätte wünschen können, dass ein bisschen mehr von Konsequenzen in diesem Fall passiert, aber das könnte potenziell noch kommen. Ja, also da ich schon von Lasse ein wenig angedeutet wurde, möchte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar fände ich es einmal gut, was Lasse gerade gesagt hat, mit der Anspielung zwischen dem Rauchdampf-Schaumfall, dass das so ein bisschen daran erinnert hat. Das finde ich aus zwei Gründen gut. Zum einen, weil es mich daran erinnert hat, wie Olli immer sein Bier trinkt, nämlich mit viel Salz. Und auf der anderen Seite war die Parallele, denke ich, kam mir auch direkt in den Sinn. Also hat mir eigentlich gut gefallen und hat mir immer diese Überlegung dann tatsächlich angestellt, wie hat der Täter es denn jetzt gemacht tatsächlich. Fand ich insgesamt sehr gut und Lasse hat es jetzt schon angesprochen mit dem Ende. Ja, bin ich ein wenig unzufrieden mit der Auflösung, wie sich das Ganze gestaltet hat. Das hat verschiedene Gründe. Ich weiß natürlich, Detective Conan legt selten viel Wert auf Realismus, aber bei dieser letzten Szene, oder nicht immer, also man versucht schon irgendwie realistisch zu sein, aber es gibt natürlich so Szenen, zum Beispiel als Wermut auf den Tankdeckel geschossen hatte und sowas, dass und das Auto in die Luft geflogen ist und lauter so Sachen. Also es gab immer wieder sehr unrealistische Szenen. Das ist nicht mein Knackpunkt. Ich fand aber dann tatsächlich, wie Akai und Conan dann auf dem Dach gestanden haben und Akai dann irgendwie geschossen hatte mit seiner Pistole, war natürlich ein Schalldämpfer drauf, aber dann hat er da geschossen und hat das dann irgendwie durch so ein Rohrgestänge, das er irgendwie dann kaputt gemacht wurde, und dann hat er so durch dieses Rohrgestänge durchgeschossen und das ist dann durch die Scheibe eingeschlagen und dann hatten sie noch mit dem Handy, das hatten sie an der Schnur runtergelassen, um das dann, um dann den Täter einmal zu sehen mit einer Videokamera und dann zu sagen, ja, hier ist die Polizei, sie sind umstellt. Das fand ich alles total kurios, diese Szene. Ich hätte es besser gefunden, wenn er dann irgendwie den Eindruck wecken möchte, dass der Täter von der Polizei umstellt ist, hätte auch einen Blumentopf oder sowas kaputt schießen können. Und ich fand das sehr schade, dass man dann auch dann den Täter und seinen Bruder da natürlich in Gefahr gebracht hatte, indem er dann da so durch dieses Rohrgestänge durchgeschossen hat, was natürlich gar nicht geht, also das ist klar, ja, dass es dann noch so in die Wohnung reinging und da hätte jemanden treffen können und verletzen können. Das fand ich insgesamt nicht so gut gelöst. Ich verstehe aber auch, warum es so gemacht wurde, weil er eben nicht in Verkleidung war, nicht erkannt werden wollte von dem Täter, dass er erst außer Gefecht gesetzt werden sollte. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, fand ich diese Dachszene, hätte man vielleicht mit dem einen oder anderen Einfall ein bisschen besser lösen können. So war das, so ein kleiner fader Beigeschmack, wie ich finde, war da schon dabei. Das mit dem Rohr geht übrigens in der Realität. Das haben die Mythbusters auch mal getestet. Man kann durch so ein Rohr schießen und die Kugel wird dann auch entsprechend des Rohres umgelenkt. Das kommt natürlich aufs Material drauf an und ich wage jetzt bezweifeln, dass der Schütze so gut ist, dass er aus der Distanz durch von weiß nicht wie viele Wohnungsdächer oder wie viele Stockwerke noch dazwischen waren, dieses Rohr überhaupt trifft, dass er da reinschießen kann, aber okay. Aber es ist ja nicht ein Schütze, es ist Shuichi Akai. Ja, genau, das ist dann halt sowas, damit müssen wir leben. Aber insgesamt, das stand nicht so am Ende. Hätte man, wie gesagt, ein bisschen besser lösen können, aber insgesamt war es natürlich ein guter Fall und mir ging es auch so ähnlich, wie das, dass ich sagen würde, da hätte man vielleicht noch sogar eine Auskopplung machen können, weil der Fall hatte durchaus Potenzial mit so einem Shogi-Serienmord oder sowas. Das hätte ich auch ganz cool gefunden. Insgesamt ein wirklich guter Fall. Ich möchte aber einschränken für die deutsche Version. Also erstmal, Das letzte Kapitel über die Weihnachtsfeiertage hat sich 2 Wochen verzögert. Ach stimmt, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist ziemlich ungeil, vor allem auch, weil es nicht kommuniziert wurde. Ich musste auf Twitter 2-mal nachfragen, bevor da eine Antwort kam für ein Kapitel, was eigentlich... Also ich hab schon nicht sofort nachgefragt, eine Woche danach, weil wegen Feiertage, sondern nochmal eine Woche gewartet. Und dann irgendwie... aber da kam ja, es kam vom Verlag ja auch nichts. Und also die Ansage war ja, es kommt am Montag. Und ich würde jetzt einfach mal als Kunde denken, das gilt einfach. Und ich würde dann annehmen, wenn das nicht gilt, dann würde uns das kommuniziert werden. Aber das ist nicht passiert. Und Egmont hat dann auch irgendwie geantwortet, ja, scheinbar gab es da irgendwas über die Materialverzögerung, über die Feiertage. Ja, keine Ahnung, das war irgendwie uncool. Beziehungsweise halt einfach unschön, was man hätte besser machen können. Dann gab es so ein paar Flüchtigkeitsfehler, wie immer zum Beispiel das Name mal, irgendwie Nishikido heißt einer und dann wird er im nächsten Panel Nishiki genannt, was nicht richtig ist. Ja, okay, kann man ausbessern. Dann gab es aber etwas, nämlich in Kapitel 1045, da habe ich auch zum Forum gepostet und Johannes, ich habe ja auch gesehen, du hast auch schon drauf geantwortet, ein Panel, wo so ziemlich alles falsch ist. Nämlich das Panel, wo sich Conan und Akai unterhalten. Conan spricht irgendwie von Yusako, also obwohl von Yukiko die Rede ist und dann irgendwie noch Yusako reingemischt und dann irgendwie statt verkleidet wird verwandelt geschrieben und Akai sagt irgendwie, dass Conan sich hätte verkleiden sollen laut Yukiko, was keinen Sinn macht. Und ja, ich habe das da aufgedröselt. Wenn dieses Panel so in den Band 98 kommt in Deutschland, also das wäre ein wirkliches Armutszeugnis. Nee, also jeder, der sich dafür interessiert, achtet mal in Kapitel 1045 in Weekly auf Seite 14 in dem Panel, wo Yukiko mit so einem Schmollmund im Hintergrund ist und lest euch mal diese Sprechblasen durch. Das kann einem gar nicht aufgefallen sein. Also jeder Conan-Fan, der das gelesen hat, dem muss da irgendwie klar gewesen sein, also hier ist irgendwie ganz viel durcheinander gekommen. Also das war ja, beim ersten Lesen war das schon völlig unklar, was da überhaupt gemeint wurde. Also das war wirklich total schade. Ich befürchte, worüber wir im Podcast zu Band 98 sprechen werden. Ja, und insgesamt, ich kann auch gerne meine Vermutung dazu abgeben, wie das kam, dass es nicht rechtzeitig veröffentlicht wurde. Es war wahrscheinlich der Mitarbeiter, der das online stellt auf Amazon, war im Urlaub. Und das hat auch sonst keiner gemacht. Also. Danke, dass du uns deine Sicht der Dinge geschildert hast. Also, ja, bitte. Ja, also, ich sehe das aber wie Lasse. Ich finde es persönlich eine riesige Unverschämtheit. Genau, also am 25. Dezember erschien es in Japan, dann sollte es am 30. Dezember bei uns, wäre es bei uns regulär erschienen, das ist es dann aber nicht. Und dann ist es erschienen wann? Am 13. Januar, 2 Wochen nach dem eigentlichen Release, ohne dass irgendein Wort gefallen ist? Ja. Also wie ihr vorhin auch gemerkt habt, ich bin auch komplett durcheinander, ob es denn schon erschienen ist, aber es ist anscheinend erschienen, von daher... Ja, es ist am 13. Januar ist es erschienen. Okay, ja. Dass es nicht am, wann war es, 30. Januar erscheint, okay, das kann ich verstehen, aber dann wenigstens am 6. Januar, ja, oder zumindest dann den Hinweis, dass es nicht erschienen ist und wann es denn stattdessen erscheinen wird, voraussichtlich. Das hätte man tun müssen, tun sollen, ja. Also ist natürlich ein bisschen überspitzt hier jetzt alles dargestellt, aber im Grunde, man hätte informieren müssen, dass da irgendwas verschoben wird über die Weihnachtsfeiertage. Das ist ja allen auch klar. Das ist ja nicht so, als wenn wir dann sagen, ach Mensch, die verschieben das während der Weihnachtsfeiertage um eine Woche oder um zwei. Ja, was ist denn das? Nee, da hätten wir auch Verständnis für gehabt, wenn das verschoben wird. Nur wir hätten es gerne im Voraus auch oder währenddessen auch gewusst, ja. Ja, das muss man nochmal ganz klar sagen. Also es macht nichts, wenn etwas verschoben wird, egal um wie viel Wochen, aber... Jetzt wollen wir mal nicht, Kevin ist stocksauer, ich hab's verstanden. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ne, Kommunikation ist das Wichtigste. Ja, und ich habe mal eine Frage an Lasse. Wie sieht es denn aus? Ist mit den nächsten Kapiteln, sind die jetzt verschoben worden von EMA? Sind die in Japan schon erschienen oder scheinen die noch? Was ist denn da in Japan gerade der aktuelle Stand? Gute Frage. Das nächste Kapitel erscheint regulär am 26. Februar 2020. Ist für dieses Datum angekündigt worden am Ende von Kapitel 1046 in Japan. Was jetzt EMA macht, weiß ich nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es dann wenn das Kapitel am 26. Februar in Japan erscheint, dass das dann bei uns am 2. März erscheint. Ja, davor kommen noch 3 Wochen lang Wild Police Story in Japan. In den 3 Wochen davor, also jetzt dann tatsächlich schon nächste Woche. Am 5., 12. und 19. kommen 3 Kapitel Wild Police Story und dann am 26. Februar Kapitel 1047. Gut, freuen wir uns auf die nächsten Kapitel und machen weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir einmal Band 97, der am 18. Dezember in Japan erschienen ist. Ja, Lasse hat bestimmt noch ein paar Details dazu, wer im Schlüsselloch ist. Und Kanenori Wakita ist endlich im Schlüsselloch, der ja schon in Band 92 eingeführt wurde und einer der Rumverdächtigen ist. Jetzt hat er auch, weil er ja in dem einen 5-Kapitel-Fall in dem Band, der ja auch das Cover ziert, also Con vor so einer verschneiten Gegend mit dem Wind durch seine Jacke und sein Haar weht. Ein sehr cooles Cover übrigens, wie ich immer noch finde. Ja, Kanenori Wakita ist hinten drauf. Und im Inneren des Bandes ist auch das alternative Cover ist eine Szene wie auch aus diesem 5-Kapitel-Fall, nämlich Con und Shinichi spielen dieses Kartenspiel, was sie auch im Kapitel spielen, wo dann Shinichi gerade eine falsche Karte von Con zieht und Con findet das sehr lustig. Dank dem Redakteurswechsel in Deutschland werden wir dieses alternative Cover ja auch in Deutschland sehen. Also da kann man sich vielleicht schon drauf freuen, wenn man drauf Lust, wenn man sich auf sowas auf freut. Aufgrund des Dank ein bisschen. Ja, naja. Naja, aber wenn es tatsächlich so ist, muss man das ja nun mal auch anmerken. Also wir haben ja schon damals oft angemerkt, ja, immer wieder das gleiche alternative Cover seit 5 Bänden ist ein bisschen doof. Genau. Und als im Detektivlexikon ist Keita Kurokochi drin aus der Manga-Serie Kurokochi. Tatsächlich ein Polizeidetektiv. Und der Mangaka, einer der Mangaka von diesem Manga, hat sich tatsächlich auf Twitter auch bei Gosho Aoyama bedankt dafür, dass er gefeatured wurde. Den hat das sehr glücklich gemacht. Ja, genau. Ist jetzt seit dem 18.12. erschienen und hat sich relativ so wie immer verkauft. Letzter Stand war irgendwie vor es aus den Oricon-Charts in Japan gefallen. Es waren, glaube ich, so 500.000. Meistens verkauft sich es dann noch so 50.000 Mal im Verlauf so eines Jahres an Leuten, die halt nicht in der ersten Phase kaufen. Da werden wir dann wahrscheinlich noch was, wenn die Oricon-Halbjahrscharts draußen sind, sehen, wie viel sich da noch bewegt hat an Exemplaren. Dann machen wir weiter mit Film 24, der in den Startlöchern steht für April 2020. Da haben wir einen japanischen Titel, einmal das Aoyama-Poster, einen ersten Trailer und noch ein weiteres Poster, worüber wir auch schon im Jahresrückblick ein wenig gesprochen haben. Und Lasse hat nochmal ganz blitzschnell zusammengefasst die Informationen für euch. Richtig. Am 4. Dezember 2019 wurde der Film angekündigt. Er trägt den Titel Hiro no Dangan, die scharlachrote Kugel, internationaler Titel The Scarlet Bullet. Also bei Film 23 war ja irgendwie so Fist of Blue Sapphire, war nicht ganz der japanische Titel, aber hier ist es mal wieder wirklich knaller Fall. Fun Fact, das erste Mal seit Film 19 kein englisches Wort im Titel, was manche vermutet haben, aber ja, kein englisches Wort. Die Akai-Familie ist auf dem Aoyama-Poster auch groß zu sehen. Wir sehen Mary, im Prinzip gucken alle irgendwie an den Himmel. Wir sehen Con, Mary, Masumi, Akai, Shukichi und Yumi. Dann am 5. Dezember wurde der erste Teaser-Trailer veröffentlicht, 30 Sekunden lang. Tatsächlich diesmal ein sehr untypischer Trailer. Es gab nicht das Detective Conan Main-Theme zu hören, was normalerweise ist. Es gab kaum irgendwie Narration oder irgendwie sowas, sondern wurden nur kurz Texteinblendungen gemacht und irgendwie 3-2 Charakter-Voice-Lines. Und das typische Gekijoban Metan de Conan. Und die offizielle Plot-Zusammenfassung wurde eben veröffentlicht, nämlich es geht um die World Sports Games, weil man konnte nicht direkt sagen Olympische Sommerspiele, aber es war ja klar, dass der Film darauf Bezug nehmen wird und es passieren Entführungen und das FBI hat damit zu tun und es gibt einen neuen Superschnellzug in Japan, der Japanese Bullet heißt, ein Bullet Train und der hat da wohl auch irgendwie was mit zu tun und das alles ist bisher bekannt. Dann kam am 15. Januar 2020 das offizielle Kinoplakat, also mit den Anime-Rändern, wo man eben neben den bisher genannten Charakteren auch noch die Detective Boys ran und Jodie, Campbell und James Black auf dem Poster zu sehen bekommt. Dazu ein Sportstadion und eben der Japanese Bullet Schnellzug. Fun Fact, dass die Grafik von James Black auf dem Film 24 Poster ist 1:1 von dem James Black von dem Film 18 Poster kopiert. Das ist wirklich einfach das gleiche Bild von ihm. Für Film 20 haben sie noch die Mühe gemacht und noch ein anderes Bild von James draufgepackt, aber hier haben sie es einfach übernommen, scheinbar nicht genug Zeit gehabt. Blöd gelaufen für James, aber naja. Und demnächst sollte uns dann auch im Februar der übliche 1:30 Trailer erwarten, der dann ja normalerweise auch den offiziellen Filmsong, das Ending präsentiert und uns noch mehr Einblicke in die Handlung geben wird. Was ich an beiden Postern also witzig finde, in Anführungszeichen, Shufichi sieht auf beiden sehr gelassen aus, während Masumi auf beiden eher so schockiert rüberkommt. Aber alle anderen Charaktere sind irgendwie anders. Meinst du Shuichi oder Shukichi? Nee, Shukichi. Ja, genau. Der hat auf beiden so ein Schmunzeln. Ja, das stimmt. Und Masumi irgendwie, ja. Ja, ansonsten haben wir in der spoilerfreien Zone noch ein neues Opening für euch. Opening Nummer 51, Maka na Lip von der Band, ja, wie spricht man sie aus? Wands? Wie auch immer. Wie fandet ihr dieses wunderschöne Opening und wie spricht man die Band aus? Das sind die wichtigen Fragen hier im Podcast, die jemand anders beantworten kann, zumindest wie man die Band ausspricht. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. Aber zum Opening möchte ich noch meine Meinung sagen. Ich fand das Opening ziemlich cool, muss ich sagen. Mir gefällt dieser, ja, dass man diese Manga-Szenen dann in so ein Opening reinpackt und dann noch ein bisschen animiert. Und ja, mit Conan, mit diesem Tanzen, das erinnert mich natürlich stark und auch einzelne Posen stark an Opening 8 tatsächlich. Ja, ein bisschen wurden die Animationen kritisiert, fand ich jetzt allerdings nicht so schlimm. Und insgesamt fand ich auch die Musik ziemlich cool. Also hat so diesen eigenen, weiß nicht, wie so ein Swing-Anteil, hat jemand, glaube ich, im Forum geschrieben. Gefällt mir auch tatsächlich sehr gut. Und insgesamt mit diesem Manga-Darstellung und Szenen aus der Vergangenheit in Manga-Form, so als animiertes Opening, sieht einfach cool aus. Und finde ich schön, dass man das dann auch einheitlich so gehalten hat im Endeffekt. Mit einzelnen Szenen dann halt, wo Conan in Farbe tanzt oder so. Das fand ich sehr abwechslungsreich und gelungen tatsächlich. Musik sehr gut, Manga-Szenen sehr gut, Tanz sehr schlecht. Hast du ihn noch nicht nachgetanzt? Nein, habe ich nicht. Hoffe, würde 3 geben und dann die 4 hochhalten oder ja, so. Aber das war ja auch immer ein Kritikpunkt an dem Opening 8, wo man dann sagte, ja, Conan versucht da irgendwie mit seinen Händen eine Fliege zu verscheuchen oder sowas, weil er so da rumwackelt. jetzt sehe ich das auch. Ja, okay, dann war es okay. Nee, und also dieses Tanzding, ich meine, Conan ist nicht der Charakter, der tanzt, so deswegen kann es verstehen, wenn es dem einen oder anderen nicht zusagt. Ich würde das im Prinzip wie Kevin sehen, Song mega geil, Manga-Szenen gut, vielleicht ein bisschen wenig mit der Idee gemacht, also vielleicht hätte man noch ein bisschen kreativer damit sein können, aber gut. Und das Tanzen, da würde ich, hätte ich ein bisschen, sehe ich ein bisschen anders, das fand ich schon okay, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen befremdlich ist mit diesem CGI-Conan, das ist ja so ein 3D-Modell. Sehr, also furchtbar, ich fand es furchtbar, wirklich, furchtbar. Boah. So schlimm fand ich es nicht. Das Lied hat mir so gut gefallen. Also, gefällt mir immer noch sehr gut. Aber nee, überhaupt nicht. Ich hab später nicht mehr hingeschaut einfach und dann war okay. Das ist das Problem, ja. Du kannst ihn dir übrigens auch mit einer Augmented Reality AR-App fürs Handy holen und dann kannst du den Con überall in deiner Wohnung tanzen lassen. Freude schöner Götterfunke. Ja. Oder du kannst bei TMS auf den YouTube-Kanal gehen, da gibt es nochmal ein ganz langes Video, wo du den ganzen Tanz nachtanzen kannst und Conan tanzen. Ja, das habe ich gesehen. Ja, sehr, sehr schön. Und für jeden, der mehr über den Tanz wissen will, einfach auf Wikipedia gucken, der Tanz heißt Para-Para. Okay, nächstes Ending, ja. Genau, wir haben noch Ending 61 für euch. Da kann ich diesmal die Band aussprechen, aber den Titel nicht. Ist nämlich von Saad Underground und den Titel liest jetzt bitte jemand anders vor. Da, ja, das ist sehr interessant. Also ich... Gut, machen wir weiter. Der Vortritt. Also, das Ending heißt, ist diesmal ein Doppelwort, aber immer das gleiche und wir nennen es einfach Sukoshizutsu. Sukoshizu, Sukoshizu, ja, irgendwie so. Genau. Wie fandet ihr denn dieses wundervolle Ending? Nicht wundervoll. Also mir hat es tatsächlich schlechter gefallen als das vorherige. Ja, ich weiß nicht, also, gegen dieses Eye-Ending ist das natürlich, da hätte jedes Ending schlecht, schweren Stand gehabt. Ja, okay. Aber ich, ja, muss sagen, mir gefällt es tatsächlich musikalisch nicht. Also vom Ending selbst her, den Animationen, das fand ich schon gut. Auch, dass man den Fokus jetzt auf Ran und Shinichi gesetzt hat, fand ich auch sehr gut. Dass man halt diesen klaren Kontrast hat zum vorherigen Ending und die in den Fokus gerückt hat. Nee, also fand ich wirklich so von diesem Ending gut, aber musikalisch leider überhaupt nicht mein Fall. Ja, zum, wie sagt man, melodramatisch, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall nicht meins tatsächlich, oder ist nicht meins, das Ending. Ich fand, es war ein sehr 0815 Ending, also gefühlt, also ich habe mich so gefühlt, ach, das habe ich aber schon mal öfter gehört, in die Richtung. Und das hat mir jetzt nicht besser oder schlechter gefallen als einer dieser anderen Ending-Songs. Und ja, das Video, ganz nett, ja, aber mehr auch nicht. Es ist halt insgesamt, finde ich, so ein sehr 0815 Ending. Ja, es hatte so ein bisschen was von so, wie sagt man, Fanart-Zeichnungen, die halt animiert worden sind. So mit dieser Google und so. Ja, ist gar nicht, also sehr gute Fanart, muss man sagen. Wie gesagt, wir haben die Animation selbst, ja, hat es eigentlich ganz gut gefallen, aber es hatte so ein bisschen, ja, diesen Romance-Aspekt halt sehr stark drin und ja, hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Das Einzige, was ich sehr schlecht in dem Opening finde, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch vor Augen hat, wenn ihr euch das Opening das nächste Mal anguckt, achtet mal drauf, wenn Ran auf den Blättern liegt, auf diesen Herbstblättern, dann sieht man sehr deutlich, dass das einfach ein Foto von Herbstdingern ist, was sie im Hintergrund gepackt haben und kaum bearbeitet haben. Und das sieht sehr billig aus. Also ich meine, Con hat ja schon länger so dieses Ding, dass die Animateure gerne mal einfach als Hintergründe irgendwelche Fotos nehmen. Das haben wir ja letzte Staffel gesehen mit der Huiten Bosch Braut. ja. Und das machen sie ja teilweise immer noch, auch in den Filmen und jetzt und eben auch in den Endings. Und ich finde, das sieht sehr billig aus, wo ich das hier gerade zufällig nochmal sehe. Achtet mal am nächsten Mal drauf, das finde ich blöd. Ansonsten, ja, für mich Standard-Ending, tut nicht weh, aber ist auch nicht sonderlich toll. Ja, dann ist es an dieser Zeit auch wieder Zeit, Kevin zu verabschieden, weil wir gleich beim Anime in Japan weitermachen, wo dann Spoiler-Filler-Episoden kommen. Ja, war nett, dass du mit dabei warst. Und ich hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ja, ganz bestimmt. Ja, wunderbar. Dann sage ich mal frohgelaunt bis zum nächsten Mal. Komm sehr gerne wieder. Okay, tschüss. Ja, mach's gut, Kevin. Gut, dann machen wir wie versprochen weiter mit dem Anime in Japan. Zunächst mit der Episode 961 noch. Der rätselhafte Glamping-Fall. Der Fall ist schon ein bisschen her, aber trotzdem wird uns Olli erzählen, was dort denn so Spannendes passiert ist. Oder auch nicht. Ja, fangen wir doch erstmal ganz vorne an bei der Begriffsklärung. Wir sind jetzt wie in der Schule, was bedeutet denn überhaupt dieses Wort Glamping? Denn da bin ich das erste Mal drüber gestolpert und dachte auch, was ist denn das überhaupt? Also ich muss dazu sagen, ich habe das Wort vorher wirklich noch nie gehört und ja, es wird zum Glück dann in der Episode auch erklärt. Also im Prinzip ist Glamping so etwas wie Camping, nur halt im luxuriösen Stil. Und das sieht man in der Episode auch, indem sie beispielsweise in riesigen Zelten campen, wo ein Sofa drin steht und alles. Also eigentlich wie zu Hause, nur dass da ein Zelt drüber gespannt ist. Ja, und das machen Ran, Sonoko und Conan. Ja, die besuchen eben diesen, ja, Zeltplatz und sehen dann eben auch, wie so die einen oder anderen Camping, Glamping-Nachbarn ja, da so ihre Aktivitäten machen und sich grillen und fotografieren und das alles. Und ja, dann wird es relativ schnell Abend, nachdem sie sehr viel erlebt haben. Und als sie dann zurück zu ihrem Zelt gehen, ja, hören sie jemanden schreien und rennen dann da natürlich sofort hin und dann finden sie eine Frau und die, ja, kniet oder steht zitternd vor einem, ja, am Boden liegenden Mann, der aber aussieht wie eine Frau, weil er eine Perücke trägt und geschminkte Lippen hat und sowas. Und ja, sie sagt nur zitternd, nein, so war das nicht. Und dann steht dahinter noch ein Mann, der sagt, nee, das war irgendwie ganz anders. Und ja, der Mann, der am Boden liegt, ist auf jeden Fall tot. Und dann wird Megurey eingeschaltet mit seinem Team und dann, ja, beginnen sie zu ermitteln und ermitteln im näheren Umfeld des Opfers und ja, man bekommt halt raus, dass die drei Bekannten des Opfers, die mit ihm glampen waren, ja, sozusagen, ja, mit ihm näher zu tun hatten und deswegen halt auch als Täter in Frage kommen und ja, dann ist es ganz kurioserweise während des Verhöres, sagt dann eben jeder von den drei Personen, nein, ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe ihn schon tot gefunden, aber um den Verdacht auf jemand anders zu schieben, beziehungsweise einen meiner Freunde zu schieben, nutze ich beispielsweise, weil die eine Maskenbildnerin ist, nutze ich hier ihren Schminkstift oder wie auch immer das in der Fachsprache heißt, mal damit das Gesicht des Opfers, also des Mannes an und dann schiebe ich den mal eben in das Zelt von der betreffenden Person und dann bin ich fein raus. Und so haben das die anderen Personen auch gemacht, haben immer irgendwas genommen, was sozusagen typisch für den einen Freund war und haben dann die Leiche mal eben einfach woanders hingebracht. Und ja, letztendlich kommt dabei heraus, dass der Mann eine Schalentierallergie hatte und eben so ein Schalentier hat er auch im Mund. Der eine ist Koch und ja, deswegen hat natürlich jemand das Schalentier einfach so in seinen Mund gelegt, weil Koch und der war es dann. Ja, wer das denn aber von den dreien dann tatsächlich war oder ob es vielleicht doch ganz anders gelaufen ist, ja, das ermitteln die Polizisten fleißig und auch Conan ist natürlich mit dabei und stellt seine Untersuchungen an und ja, dann am Ende erfahren wir, wie sich so die Auflösung vonstatten ging, wer der wahre Täter war und ja, was überhaupt so passiert ist und wie der Mann zu Tode kam. Ja, also ich fand, ja, die Todesursache war ja eigentlich relativ stark schnell vorherzusehen. Also ich dachte auch sofort, ja, hier die Todesursache wird wahrscheinlich irgendeine Allergie sein. Aber ja, wie das Ganze dann so war, also als er gefunden wurde, dachte ich auch erst, hä, wie sieht der Typ denn aus, ne? Was ist da passiert? Und ja, genauso kurios fand ich eben auch die ganzen Aussagen, die diese drei Bekannten gemacht haben, ja, ich habe hier gerade eben einen Toten gefunden, aber um den Verdacht von mir abzulenken, dann verschleiere ich das Ganze mal und schieb den zum Kumpel ins Zelt und leg dann noch, was weiß ich, den Stift bei, weil den hat er immer benutzt und weiß ich nicht, also das fand ich so richtig, hä? Wenn ich einen Toten finde, und so ist es in Conan ja auch immer, was macht man als erstes? Ja, man ruft die Polizei und nicht, ach nee, ich war's nicht, ich schieb den mal woanders hin. Was soll das denn? Also, das, ja, habe ich, weiß ich nicht, fand ich überhaupt nicht gut. Also, war eine interessante Herangehensweise, ja, aber als sie davon erzählt haben, dachte ich, nee, ernsthaft, so dämlich kann man doch gar nicht sein. Und ja, also so blieb es dann bei mir auch. Und auch gegen Ende, als dann eben die entsprechende Auflösung mit den Beweisen, die den Täter überführt haben, kam, das fand ich auch nicht so berauschend. Und deshalb ist meine persönliche Meinung, dass wir es hier mit einem der schlechteren Filler-Episoden des letzten Jahres zu tun haben. Und ich lande nur bei 2 von 5 Glamping-Zelten. Dann machen wir weiter mit Kogoro Moris großer Vortrag, Episode 962 bis 964. Und den Fall wird uns Johannes vorstellen. Ja, und der Fall beginnt in einem kleinen Café, woran Kogoro und Conan zusammensitzen und auf Eri warten, also auf Kogoros Frau. Die dort dazukommt und wir erfahren, dass es darum geht, dass Kogoro bei einem Diskussionspanel eingeladen ist und dort einen Vortrag hält und steht im Raum, dass Erikisaki dort auch teilnehmen soll. Und ja, unterhalten sich ein bisschen, das kommt allerdings auch zu einem kleinen Streit. zwischen den beiden, zwischen Kogoro und Eri, wie das halt so ist. Und als Eri im Begriff ist zu gehen, fallen ihr so ein paar Zeitungsartikel hinunter über einen Mord an einer Universität. Und Kogoro bemerkt das, als er ihr hilft, diese Artikel wieder zusammenzupacken. Und während er das so zurückpackt, bemerkt Conan, dass sie beobachtet werden, oder er hat die Meinung von jemandem beobachtet zu werden, kann das aber allerdings nicht genau identifizieren. Ja, bei diesem, am nächsten Tag befinden wir uns dann auch in einem Theater, wo dieses Event, diese Panel-Diskussion stattfinden soll. Da sind eingeladene Kriminalschauspieler und halt auch Kogoro als Detektiv, die da verschiedene Fragen beantworten sollen. Und wir und dort in diesem Theater begegnen sie natürlich einer Menge Personen, also der Theaterbesitzerin, dem Schauspieler selbst natürlich, der auch an der Panel-Diskussion teilnehmen soll, der ehemalige Besitzer des Theaters ist auch vor Ort und natürlich viele Leute vom Personal. Und eine wichtige Person davon ist Mei Tsukuba, eine Mitarbeiterin in dem Theater, die sehr von Kogoro angetan ist, beziehungsweise sich sehr geehrt fühlt, ihn kennenzulernen und auch sehr nervös ist, weil sie so ein bisschen zu verehren scheint. Und ja, während sie sich alle miteinander unterhalten, hören sie ein bisschen auf dem Flur dann so einen Streit mit, und es ist der ehemalige Besitzer, der sich mit der aktuellen Besitzerin streitet. Und die aktuelle Besitzerin sagt so, naja, du hast ja eh nichts mehr zu melden, bist ja nicht mehr aktiv hier. Und ja, es kommt so ein bisschen zu einer Art Handgreiflichkeit. Der ehemalige Besitzer will die neue Besitzerin schlagen. Der Schauspieler geht aber dazwischen. Der meckert wiederum den Sicherheitschef an, dass der nichts macht. Und dann erleidet noch der ehemalige Besitzer einen Schwächeanfall und wird erstmal von May weggebracht in ein eigenes Zimmer. Und Kogoro bereitet sich natürlich auf den Auftritt vor. Und die Detective Boys kommen auch nochmal zu Besuch, sagen aber, dass sie nicht teilnehmen werden an diesem Event jetzt. Und daher verabschieden sie sich, gehen zu so einem Fußballspiel. Und Conan und I sind dann vor Ort, und wie das so ist in einem Conan-Film oder in einem Conan-Episode, jemand kommt natürlich zu Tode. Und es ist so, dass eine Mitarbeiterin auf eine Blutlache aufmerksam wird, die unter einer Tür fließt. Und Conan und I gucken, was es damit auf sich hat, wollen die Tür aufmachen. Es funktioniert allerdings nicht. Unter dem Türgriff, also die Leiche ist quasi sitzt auf einem Stuhl, und der ist an die Tür angelehnt. Und sie kommen nicht rein, also begeben sie sich auf die andere Seite nach draußen, wo die Fensterfront ist, und sehen dann von dort, okay, das Opfer hat ein Messer in der Brust stecken und liegt vor der Tür. Das wiederum bedeutet, da die Fenster verschlossen sind, es muss sich um einen Mord in einem verschlossenen Raum handeln. Auf diese Idee kommt aber nicht zuerst Conan, beziehungsweise bevor er die Idee aussprechen kann, spricht sie jemand anders aus, und zwar May, die bei diesem Theaterstaff mit dabei ist. Und das überrascht ihn so ein bisschen. Und jetzt müssen sie natürlich aufklären, wie der Fall zustande gekommen ist. Und es gibt da so eine Einkerbung unten an dem Stuhl, die sehr auffällig ist. Natürlich die Polizei und so, wir versuchen alle zu ermitteln, wer denn der Täter ist. Und das Event soll weiterhin stattfinden. Es kommt allerdings zu einer Verzögerung, da der Schauspieler gestorben ist, der hätte auftreten sollen bei diesem Event. Und das wiederum bedeutet, Kogoro hat nur eine kurze Zeitfrist, diesen Fall zu lösen, wenn das Event nicht abgesagt werden soll. Sie wissen natürlich nicht, wer ist der Täter. Sie wollen die Gäste von diesem Event nicht gehen lassen, sondern natürlich im Gebäude behalten, damit der Täter nicht die Möglichkeit hat, unerkannt zu fliehen. Also versucht Kogoro den Fall schnell zu lösen. Es gibt eine Uhr, die das Opfer bei sich trägt, die die Tatzeit quasi bestätigt, also eine genaue Uhrzeit angibt, weil sie vermuten, dass die Uhr kaputt gegangen ist während dem Mord. Und dann gibt es da nur einen, der in Frage kommt, nämlich der ehemalige Besitzer. Der könnte diesen Stuhl mit dem Stock irgendwie so transportiert haben, dass er den von außen durch den Türspalt unter die Tür geklemmt hat. Und tatsächlich gibt er auch dann zu, mehr oder weniger diesen Mord so begangen zu haben. Allerdings nicht an dem Schauspieler, sondern an der aktuellen Besitzerin, denn die wird auch tot aufgefunden. Und zwar ist sie von einer Treppe runtergestürzt worden von ihm. Und dort, das heißt, wir haben einen weiteren Mordfall. Das wiederum gibt ihm ein Alibi für den tatsächlichen Mord. Und ja, stellt sich die Frage, wer jetzt als Täter in Frage kommt für den ersten Mord. Und ja, sie kommen relativ schnell auf den Trichter, dass diese Uhr, die da gefunden wurde, manipuliert worden ist vom Täter, dass es gar nicht die wahre Tatzeit ist. Und so kommen sie dem tatsächlichen Mörder auf die Spur, dem Sicherheitschef, der statt einer Krücke so einen Schlagstock benutzt hatte, kann sich da auch nicht wirklich rausreden. Und während sie da so ermitteln, Conan und I, finden sie auch einen Stein mit verschiedenen Zeitungsausschnitten, die erstmal nichts mit dem Fall zu tun haben, scheint es zumindest. Und ja, das führt wiederum dazu, dass der Vortrag stattfinden kann, da eigentlich diese Verbrechen quasi aufgelöst worden sind. Und diese May stellt sich dann vor als eine Kriminalpsychologin oder die studiert das an einer Universität. Und ja, bei der Panel-Diskussion macht Kogoro erstmal einen guten Vortrag, oder macht einen sehr guten Vortrag, der gut ankommt. Und danach gibt es diese Panel-Diskussion, wo dann halt May teilnimmt, als Ersatz für den verstorbenen Detektivschauspieler, weil sie halt auch einen kriminalistischen Hintergrund hat. Iri Kisaki nimmt auch an dieser Diskussion teil, sie ist dazugekommen. Die Detective Boys kommen auch wieder dann dazu und ja, man versucht diese Zeitschriften, was es damit auf sich hat, weil die immer wieder neue Zeitschriftenartikel gefunden werden, so Ausschnitte. Und die ergeben natürlich eine Botschaft und die bedrohen niemand anderes als Eric Kisaki. Und ja, ich sag's mal so, auf der Bühne kommt es dann zu einem großen Showdown, bei dem der eine oder andere noch in Gefahr gerät. Und ja, das ist soweit der Fall. Und wer, ob der Täter dann gestellt wird oder nicht, oder wer stirbt oder ob noch jemand stirbt, das schaut euch am besten dann selber an. Ja, ich muss sagen, mir hat dieser erstmalige Filler-Vierteiler, ist es ja, hatten wir ja so noch nie. Und ich fand, man hat es auch direkt gemerkt. Also wir hatten ja am Anfang... Das war nur der Dreiteiler. Ach, das war nur der Dreiteiler. Ja, ja. Dann, die hatten wir schon nehme ich zurück. Mal, ja. Dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe, aber trotzdem... kam es mir ein wenig komisch vor und das möchte ich auch noch weiter ausführen. Und zwar, ja, aber zunächst mal das Konzept fand ich sehr gut, dass wir quasi zuerst ermitteln, so und so könnte es gewesen sein und dann eben dieser Täter, der damit konfrontiert wird, der vermeintliche, und dann sagt er, ja, genau so war das, so habe ich das gemacht, aber ich habe nicht diese Person umgebracht, sondern eine ganz andere. Und dann standen wir vor der Frage, hä, wie jetzt, hat er den umgebracht und wer war das dann da bei dem, obwohl genau das gleiche Dings, ne? Und also fand ich schon mal, ja, einen sehr schönen Cliffhanger, sag ich mal, am Ende der ersten Episode. Und ja, dann die Ermittlungen, die halt so in der zweiten Episode waren, dann ein wenig merkwürdig war, dann das mit den Zeitungsausschnitten, dass die in der zweiten Episode, die wurden gefunden, wenn, oder war es vielleicht sogar schon der erste, weiß ich auf den nicht mehr genau, auf jeden Fall war es so, die wurden gefunden und dann wurde da erstmal gar nicht mehr drüber gesprochen und ich dachte, gut, dann, aber warum haben die das da muss es doch noch irgendeine Bewandtnis mit haben, also, ne? Ich glaube, Conan hat das sogar noch gesagt, so, ja, die können wir erstmal hinten anstellen oder sowas, also ganz komische, so, ja, das wird vielleicht eine Bedeutung haben, aber wir legen es erstmal zurück und, ja, ganz komisch. Ja, genau. Und dann, ja, dann haben wir quasi die Ermittlungen abgeschlossen gehabt nach der zweiten Episode und ich dachte so, jo, jetzt ist der Mordfall, beide sind jetzt gelöst und wir haben einen Dreiteiler. Was kommt denn jetzt eigentlich noch, ne? Also ich dachte echt so, ja, ist jetzt abgeschlossen, jetzt ist vorbei. Und dann habe ich gesehen, nee, Moment, da kommt noch was. Ich dachte, was soll denn jetzt noch kommen? Ist doch jetzt alles aufgeklärt, ne? Und ja, dann wurde eben erst das mit den Zeitungsausschnitten nochmal aufgegriffen und dann, ja, das mit der Also quasi so vom Gefühl her war es für mich so, ja, als wenn das eigentlich auch zwei verschiedene Episoden hätten sein können, nämlich erst der doppelte Teil mit dem Mord und dann eben der letzte Teil mit den Zeitungsausschnitten. Und das also, ja, war halt ein bisschen merkwürdig, dennoch war es ein interessantes Konzept und ja, hat mir sehr gut gefallen, das so halt dann eben zu gucken. Und ja, ich würde schon sagen, hier haben wir einen guten Dreiteiler bekommen, der eben auf die eine oder andere Art und Weise für Verwirrung gesorgt hat. Und ja, ich würde sagen, ich bin hier so bei 3 von 5 Zeitungsausschnitten. Ja, also ich würde auch sagen, es war, es tat gut, dass es ein Dreiteiler war, auch wenn ich das so wie du sehe, dass es irgendwie hätten auch 2 Fälle sein können, was es im Endeffekt dann vielleicht auch waren. Aber es war auf jeden Fall spannend. Also jetzt zur Zusammenfassung war das sehr schwierig mit den vielen Charakteren, die aufgetreten sind, aber es hat der Fall eigentlich ganz gut getan, dass so viele Charaktere aufgetreten sind, wie ich fand. Und auch dieser zweite Teil, wo es dann mehr um Eric Kisaki ging und mit dieser möglichen Problematik und einem Fall, der schon länger zurückliegt, mit dem toten Universitätsprofessor, dass das wieder eine Rolle gespielt hat, ja, fand ich insgesamt doch recht, recht spannend und teilweise gut gelöst. Mir hat auch gefallen, dieser Charakter May, der als Nebencharakter so aufgetreten ist und auch so kriminalistische Kenntnisse hatte und auch den Fall gut analysieren konnte. Ich will jetzt nicht sagen, mit Conan mitgehalten hat, aber schon gute detektivische Arbeit teilweise dann so geleistet hat, wo sie sich Überlegungen angestellt hat und dann auch gesagt hat, naja, der alte Mann, der wird ja kaum die Kraft gehabt haben, nach einem Schwächeanfall da die Leiche dahin mit dem Stock hinzutun und so. Ja, fand ich ziemlich gut, diese Überlegung, hatte sehr gute Ansätze und ist, denke ich mal, ein Dreiteiler, den man sich auch mal angucken kann, wie ich finde. Würde tatsächlich sogar 4 von 5 Zeitungsausschnitten vergeben. Dann lief in Japan noch ein Filler 4-Teiler, Episode 965 bis 968, Riesenmonster Gomera vs. Kamen Yaiba. Und worum es da geht, das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wer anfängt. Bitteschön. Genau, den Anfang macht eine ganz simple Party. Nishiyuri TV feiert die Fertigstellung ihres neuen Sendegebäudes, so wie im echten Leben. Yomiuri TV, der Fernsehsender, der Conan Osaka überträgt, sein Gebäude fertiggestellt hat und deswegen diesen Filler produzieren hat lassen. Innerhalb von Conan wird anlässlich dessen ein neuer Film gedreht, nämlich eben der titelgebende Riesenmonster Gomera vs. Kamen Yaiba. Und auf dieser Party von Nichiyuri TV wird diese Produktion des Films angekündigt. Auf der Party zugegen sind unsere ganze Crew mit den Osaka-Leuten, Conan, Detective Voice, Ran, Kuro, Kazuha und Heiji. Kazuha ist ein Riesenfan von Gomera tatsächlich in dieser Folge. Und macht auch extra ein Foto mit ihm, wozu sie auch Heiji nötigt. Kogoro ist da auf Einladung des Senders und soll dann später auch mit den anderen bei der Filmung einer Massenpanik in der Zuschauermenge ein kleines Cameo haben, beziehungsweise ein bisschen Statist sein. Währenddessen der Chefproduzent, der den Film angekündigt hat, begibt sich innerhalb des Senders zu einem Lager, schaut dabei mit bösem Blick auf sein Handy, was auch einer anderen Mitarbeiterin auffällt, und es wartet dann eben in den Lagern bei so ein paar neuen, unveröffentlichten Riesenmonster-Kostümen und tippt die ganze Zeit auf seinem Handy rum. Tatsächlich ist aber der Täter bereits in diesem Raum und löst mit einem Messer die Seile eines der Kostüme mit riesigen Fangzähnen, welches dann runterfällt und den Chefproduzenten somit erschlicht, indem die beiden Fangzähne nämlich seinen Bauch durchstoßen. Wenig später bemerken Conan und Heiji auf der Party, dass die Mitarbeiter ein bisschen unruhig sind und es schon länger nicht weitergeht, deswegen gehen sie backstage und finden am Tatort den toten Chefproduzenten. Sie stellen dann auch relativ schnell fest, hier, das war kein Unfall, sondern das war wahrscheinlich Mord. denn er hat hier sein Handy noch irgendwie vor dem Tod freigeschaltet, weil das konnte man sehen, weil er den Blut an der ganzen Hand, nur seinen Daumen hat er irgendwie freigemacht, oder war es der Zeigefinger, jedenfalls um den Fingerprint-Scanner von seinem Handy zu aktivieren und dann noch irgendwas mehr zu machen. Otaki, der von der Polizei da ist, nimmt sich der ganzen Sache an, weil das Ganze spielt ja auch in Osaka, und sie stellen auch fest, das Seil wurde, ist nicht einfach so durchgerissen, es ist wirklich durchgeschnitten worden. Die Verdächtigen bestehen aus drei Produzenten, die so im Team vom Chefproduzent waren. Einer davon hat Kaugoro vorhin angesprochen, daher wusste er von dieser Master-Szene und daher kennen sie ihn. Die anderen beiden werden dann später noch zum Verhör gebeten, haben aber, einer von ihnen hat ein Alibi, der andere hat kein Alibi, aber er hat jedoch Höhenangst, deswegen konnte er nicht auf dieses Regal hochklettern, um die Seite durchzuschneiden. Sagte dann mit sehr viel Inbrunst. Ja, am Tatort befindet sich auch eine Tür, die nicht richtig offen stehen bleibt. Also die kann man nicht einfach offen lassen, die geht immer automatisch zu. Im Raum ist es dunkel, weil da ist ein Problem mit Elektrik. Das heißt, wenn man irgendwie mehr Licht will, dann muss man die Tür die ganze Zeit offen halten. Das ist eine sehr alberne Szene zwischen Otaki und der Spurensicherung führt, dann aber tatsächlich den entscheidenden Hinweis liefert am Ende der Folge, denn dieser Mord am Chefproduzenten wird tatsächlich schon in dieser Folge scheinbar aufgeklärt, denn Kon und Heiji finden dadurch raus, dass das Bild, also das Handy, konnte zugänglich gemacht werden vom toten Chefproduzenten und der hat noch ein Foto gemacht vom Täter, bevor er gestorben ist. Man kann das Gesicht des Täters nicht erkennen, aber man sieht, es scheint auf den Täter Licht von außen. Was bedeutet, irgendwie muss die Tür aufgehalten worden sein. Das bedeutet, es waren zwei Täter. Ja, und das waren eben die zwei Produzenten, die vorher bereits verhört wurden. Nämlich der eine Produzent, der mit der Höhenangst, hat eben nur den anderen Produzenten oben auf das Regal geholfen. Und dadurch, dass der andere Produzent mit der Höhenangst ihm geholfen hat, fällt das Alibi des anderen so ein bisschen flach. Dadurch werden beide als Täter erkannt von Kon und Heiji, was ich ziemlich albern fand, weil Otaki hat ja gesagt, bereits am Anfang, ja, stellen Sie doch einfach irgendwas in die Tür, damit sie offen bleibt, zu dem Typen von der Spurensicherung. Aber naja, für Kon und Heiji war das genug, um den Täter zu schlussfolgern. Die Polizei will die beiden Männer ergreifen, doch sie machen sich in der Tiefgarage bereits an den SUV vom toten Chefproduzenten ran. Einer der Verdächtigen wird von der Polizei geschnappt, der andere fährt los, aus dem Gebäude raus, überfährt dabei beinahe Ran, die von Kommissar Aaron Okoji von der Polizei Kyoto gerettet wird, bevor dann der Produzent im SUV ein Taxi ausweichen muss, dabei eine Leitplanke durchbricht. Das Auto explodiert und fällt in einen Kanal, in einer Animation, die so billig aussieht, dass ich mich wirklich dafür geschämt habe. Und mit diesem Cliffhanger quasi endet der erste Teil dieses Vierteilers. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Teil, dem Zerstörungsteil dieser Episode. Und wir befinden uns direkt erstmal im Polizeipräsidium Osaka, wo Kon und Heiji, Aya Nokuji, Otaki, Kazuas Vater und natürlich auch Heijis Vater vor Ort sind, die miteinander sprechen über die Geschehnisse, quasi, was Lasse gerade geschildert hat. Und wir sind nochmal kurz im Krankenhaus, wo Ran nochmal durchgecheckt wurde, ob sie sich verletzt hat, was nicht der Fall ist, Gott sei Dank. Und natürlich möchte Heijis Vater jetzt wissen, warum das Auto explodiert ist, des Chefproduzenten, und Otaki kann dazu ein bisschen was sagen, dass da eine Acetonmischung in diesem Kofferraum gewesen sich befunden hat, die hochexplosiv ist. Was ein bisschen merkwürdig ist, es ist kein Zünder gefunden worden und kein Timer oder sowas, und das halt ein sehr instabiles Sprengstoffgemisch ist und wahrscheinlich durch diesen heftigen Ruck, als hier die Leitplanke durchfahren wurde, in die Luft geflogen ist. Und Heijis Vater möchte natürlich jetzt erstmal wissen, warum ist Aya Nokuji aus Kyoto in Osaka, was er da zu suchen hatte. Und der erwähnt, dass es kurz vorher einen Unfall gegeben hat in Kyoto, wo ein gewisser Onda gestorben ist. Der kam in den Bergen mit dem Auto, scheinbar ein Autounfall von der Fahrbahn ab und ist den Abhang hinunter gestorben. Und Heiji kommt das direkt merkwürdig vor, so von den Schilderungen, die Anokuji macht, weil das ist so eine Strecke gewesen, die das Opfer täglich gefahren ist. Warum ist das passiert? Naja, das Opfer soll wohl Alkohol im Blut gehabt haben, aber das Ayonokuji geht trotzdem von einem Unfall aus, weil er sagt, es sind keine Bremsspuren gefunden worden. Und sie gehen ein bisschen mehr um diese Umstände dieses Unfalls ein, dass es da zwei verschiedene Autos gibt mit verschiedenen Farben. Das wird dann später bei der Auflösung nochmal relevant. Und ist alles aber ein bisschen verworren und auch Conan und Heiji kommen dann, wie gesagt, zweifelt, nur allein von den Schilderungen. Und Ayanokuji kommt dann tatsächlich darauf zu sprechen, dass er das Opfer, den toten Yonekura, sprechen wollte, den er jetzt in Osaka gestorben ist, weil sich das Opfer von dem Autounfall und das erste Mordopfer, dass sie sich kannten, weil sie gesehen wurden zusammen in dem Haus in Kyoto. Und das soweit dazu. Und man erfährt dann, ja, das gab so eine Independent-Filmgruppe, wo die tatsächlich auch mal teil zusammen drinne waren. Und das heißt, sie kannten sich tatsächlich, auch wenn keine Information in den Handys der beiden gefunden wurde. Also die Nummer des jeweils anderen war wohl nicht eingespeichert. Soweit dann dazu. Sie finden auch in den persönlichen Gegenständen von Yonekura, dem ersten Opfer, Nachrichtenzeitungen zu Ondas Unfall. Und das wirkt alles wirklich sehr merkwürdig für sie. Und während sie so ein bisschen am Überlegen sind, werden sie angerufen von Ran und Kasua, die sie daran erinnern, dass sie eigentlich nach Osaka gekommen sind, einmal für dieses Event und auch für den Filmdreh zum Gemura vs. Yaiba-Film. Und dann machen sie sich auf den Weg zu dem Set. Und es gibt dort eine Szene, wo sie in der Menschenmenge quasi wegrennen müssen vor Gomera. Und das wird so ein bisschen aufgenommen. Und während sie da miteinander diese Filmszene sprechen, gibt es eine Explosion in einem verlassenen Lagerhaus. Und dort wird ein gewisser Suimura getötet. Wir erfahren dann im Laufe der Ermittlungen, dass dieser auch Teil dieser Independent-Filmgruppe gewesen ist und auch mit Onda und Yonekura, dass sie sich alle untereinander kannten. Und Kommissar Ayanokuji hat halt weiter ermittelt in diesem Unfall in Kyoto und hat gesagt, es sind auch dieselben Acetonrückstände dort gefunden worden. Also man geht davon aus, mittlerweile, dass Suomura, Onda und Yonekura alle vom selben Täter getötet worden sein müssen, weil überall diese gleiche Aceton-Gemisch gefunden wurde, diese gleiche Art der Bombe. Und wir machen noch mal einen kleinen Schwenk, wo dann Conan, Ran, Ai, Kazuha und Heiji dann in einem Kamen Yaiba Café sind mit den Detective Boys. Da gibt es noch ein paar coole Szenen mit Kazuya, die dann so ein bisschen Fangirl-mäßig mit Yaiba zusammen Fotos macht und Conan bittet dann Ai noch mal ein paar Nachforschungen für ihn zu erledigen. Und dann sind wir wieder beim Polizeipräsidium, wo es noch mal um diese Film-Independent-Gruppe gibt und es gibt dann, sie bekommen einen Hinweis, dass da noch jemand Teil gewesen ist in dieser Filmgruppe, ein gewisser Ishizawa und der ist, wie es der Zufall will, ein Ingenieur. Und das nährt natürlich den Verdacht, dass dieser Bomben bauen kann, weil er ein Ingenieurstudium hat. Und also es gibt dann auch einen weiteren Hinweis, dass sie den Ort des Geschehens, wo er sich aufhalten könnte, finden. Und Kommissar Ayanokuji und Otaki, die jetzt so quasi zusammenarbeiten, die Kyoto und die Osaka-Polizei, machen sich auf den Weg dorthin und kommen in diese Wohnung rein und möchten natürlich Ishizawa suchen. Und sie finden ihn tatsächlich auch, allerdings ist er quasi Hauptverdächtige, liegt er dort geknebelt und gefesselt am Boden und sie sind natürlich sehr schockiert und versuchen natürlich das Opfer zu befreien. Und das war die Handlung des Zerstörungsteils. Und dann geht es weiter. Genau, dann kommen wir zum Notfallteil. Der entsprechende Ishizawa, der gerade eben oder in der letzten Episode aufgefunden wurde, wird dann natürlich ins Krankenhaus gebracht und dort vor Ort untersucht. Die Polizei möchte ihn natürlich eigentlich sofort befragen, hier, was ist passiert, wie gefesselt, wieso du in dem Haus und all sowas. Der Arzt sagt aber, nee, aufgrund der aktuellen Situation geht das halt nicht, ne, weil er, ja, zu stark verletzt ist. Er ist anscheinend irgendwie runtergefallen, hat sich dabei zwar nur leichte Verletzungen zugezogen, aber eben gibt es dann noch andere schwerere, gravierende, ja, sozusagen Verletzungen oder Eindrücke, die halt eben nicht es ermöglichen, dass er sofort befragt werden kann. Dann gehen Kogoro, Heiji und Conan daher aus dem Krankenhaus raus, weil sie können ja nichts mehr tun zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und ja, dann beschließt Conan und Kogoro sagt dann, lass uns doch nochmal das Haus, wo wir ihn gefunden haben, genauer untersuchen. Kogoro hat da zunächst überhaupt keinen Bock drauf, aber dann beschwatzen ihn Heiji und Conan so ein bisschen und dann sagt er letztendlich doch, ja gut, dann fahren wir da halt hin. Und Heiji begibt sich unterdessen nach Kyoto, weil er dort eigene Nachforschungen anstellt. Hat er natürlich vorher mit Conan abgesprochen, aber wir erfahren nicht, was er dort tut und wo er hinfährt. Wir begleiten nämlich Conan und Kogoro eben in dieses Haus, wo sie den Ishizawa gefunden haben. Dort ist im Hauseingang liegt da so eine Zeitung, die eben über den Tod von Yonekura berichtet. Und ja, nachdem sich die beiden dort umgesehen haben, kommen sie eben halt auch irgendwie darauf, dass der Ishizawa, dass da halt jemand da oben gefangen genommen war. Und dann konnte der entsprechend sich befreien, versuchte irgendwie zu fliehen. Und ist dann die Treppe eben entsprechend runtergefallen, was ja der Arzt bestätigt hat. Und ist dann letztendlich in der Küche dann gelandet, wo er auch gefunden wurde. Und ja, Conan fragt sich, ja, wieso rennt der Typ in die Küche, wenn es viel günstiger wäre, da er ja gerade gefangen genommen war und auf der Flucht ist, anstatt einfach rauszurennen auf die Straße und da um Hilfe zu rufen. Und vielleicht hat er noch was auf dem Herd gehabt. Ja, das kann sein. Also Kogoro vermutet ja, dass er eben ein Messer aus der Küche holen wollte oder eine Schere, um sich die Fesseln durchzuschneiden. Das wird nicht genauer aufgelöst, zumindest jetzt in diesem Moment noch nicht. Und diese auffällig platzierte Tageszeitung mit der Todesanzeige könnte ein Hinweis sein für unsere Rätselfreunde, die das hier hören und auch schon die News gelesen haben und die Episode. Dann geht es weiter. Johannes hat ja schon erzählt, dass Conan Ai beauftragt hatte, Nachforschungen anzustellen. Jetzt treffen sich die beiden und Ai berichtet eben, was sie alles rausgefunden hat und hat eben eine Verbindung zwischen all den Opfern gefunden. Und da war es wohl irgendwie so, dass die vor 11 Jahren mal einen Raubüberfall gemacht haben und sehr viel Geld erbeutet haben. Und die damals überfallene Familie könnte jetzt irgendwie auf die Idee gekommen sein, sich für den Mord, für den Überfall irgendwie zu rächen nach 10 Jahren, was Conan aber so ein bisschen merkwürdig findet, weil warum sollten die so lange warten? Und wird dann überlegen die beiden noch so weiter. Es gibt so ein paar zentrale Fragen, die Conan eben beschäftigen. So unter anderem eben auch das mit dem Auto. Warum wurde genau dieses eine Auto mit der Bombe präpariert, warum gab es bei der anderen keinen Zünder? Und ja, all diese Fragen beschäftigen unseren kleinen Detektiv dann in dem Moment. Und ja, da es im Prinzip gar nichts groß weiter gibt, weil ja die entsprechenden Personen alle schon tot sind, kommen die beiden in ihrem Gespräch da dann auch nicht weiter. Wir gehen dann allerdings auch mal wieder weiter zu Ran und Kazuha, die eben mit den Kindern diese Produktionsaufnahmen von dem Filmevent besuchen, was ja auch immer noch in der Episode ist. Und da werden dann Ran und Kazuha von dem Produzenten angesprochen, ob sie nicht Lust haben, so als Statisten in dem Film aufzutreten, weil die suchen da noch Leute und zwei sind wohl abgesprungen und die beiden Mädchen würden sich ja dafür anbieten, gerade weil sie die ja auch so ein bisschen kennen und sie ja auch schon, ja, bei den Aufnahmen so ein bisschen was gemacht hatten. Und Kazuo ist sofort begeistert dabei und sagt, klar, machen wir, kein Problem. Und ja, da haben die beiden schon mal ihre Rolle dann gefunden. Dann sind wir mal wieder im Polizeipräsidium, wo dann eben, ja, die entsprechenden Kommissare und Hauptkommissare über den Fall spekulieren und diskutieren, was denn, ja, gewesen sein könnte. Dann kommt plötzlich Kogoro in den Raum mit Conan zusammen und ja, plötzlich beginnt schon die Fallaufklärung. So völlig unerwartet für den Zuschauer, wie ich finde. Aber da kommen wir dann später noch zu in der Bewertungsphase. Ja, dann wird eben von Kogoro entsprechend die ganzen Vorfälle werden aufgeklärt. Ja, wer denn welche Bombe platziert hat und warum da, ja, was genau passiert ist. Und Heiji steuert den entscheidenden Hinweis bei, nämlich ein Beweisvideo, was er in Kyoto gefunden hat. Deswegen war er eben da auch am Ermitteln. Und ja, auf diesem Video sind eben die vier Leute, also die drei Opfer und der im Krankenhaus liegende Mann zu sehen in jungen Jahren und wie sie halt über die den Diebstahl damals sprechen, weil sie halt diese Diebesbande sind. Und ja, die Kommissare freuen sich. Ja, geil, hier Beweis, wir haben alles. Und Heiji und Conan sagen aber, Moment mal, ne, hier, wir sehen zwar die vier Leute, aber der Typ, der das alles filmt, der Kameramann quasi, ja, den haben wir noch nicht gefunden. Und damit endet dann quasi die vorletzte Episode. Und ja, es gilt herauszufinden und es steht die Befürchtung im Raum, jo, da ist noch eine fünfte Person und jetzt könnten noch weitere Bombenanschläge drohen. Und ja, deswegen möchte die Polizei eben den sich im Krankenhaus befindenden Mann noch befragen. Und es ist aber so, dass das zu später Stunde alles ermittelt wurde und deswegen sagt das Krankenhaus natürlich, nein, jetzt nicht, hier, wir sind Krankenhaus. Und ja, dann konnte die Polizei da sozusagen nicht wirklich was ermitteln. Sie hatten dann auch, nachdem der Arzt das Go gegeben hatte, nur kurz Zeit. Und ja, der entsprechende, ja, Mann hat auch gesagt, nö, ich sag sowieso nichts hier, ne, weil ich werde verdächtigt und alles. Ja, dann versuchen es Heiji und Conan am nächsten Tag auch nochmal, den zu befragen, kriegen aber da auch nichts groß raus und verlassen dann sein Krankenzimmer wieder. Und Heiji verliert dabei plötzlich seine Geldbörse und ja, der Mann sieht das und ja, sie hatten halt ihn irgendwie darauf angesprochen, dass die fünfte Person noch im Raum ist und dass da eben noch eine Bombe drohen könnte. Und ja, das hat den alles so ein bisschen nachdenklich gestimmt, den Mann. Und ja, dann beschließt er einfach, das Krankenhaus zu verlassen, nachdem er sich unerkannt umgekleidet hat. Und ja, begibt sich aus dem Krankenhaus raus zu seinem Bruder, wie wir später erfahren. Und das hat auch die Polizei eben inzwischen ermittelt. Dieser fünfte Mann, der die alle gefilmt hat, das ist der Bruder von dem Ishizawa. Und ja, das ist sozusagen der fünfte im Bunde dieser Diebesbande. Und ja, das haben die Polizisten dann halt fleißig ermittelt. Und ja, Conan und Heiji gelingt es unauffällig, dem Ishizawa zu folgen zur Wohnung des Bruders, wo der sich aufhält. Und ja, da er dann ertappt wurde, will er natürlich nicht gefasst werden, flieht dann und rennt Conan über den Haufen und sprintet weg. Und Heiji wird von dem anderen Bruder zurückgehalten. Und ja, das, was allerdings bestätigt wurde, ist, dass dieser Flüchtende eine Verletzung am Bein hat, deswegen kann er nicht so schnell fliehen, wird später von Heiji und Conan dann auch eingeholt und erzählt dann was von, ja, dass er eigentlich als Sicherheitschef bei so einer Produktionsfirma arbeiten sollte. Das hatte ihm dieser Yonekura gesagt und er sollte sich da zwischen irgendwelche Ballons postieren. Und ja, das gibt Conan und Heiji eben den Hinweis, dass die ganzen Bomben von dem Yonikura halt platziert worden und er jetzt eben auch den fünften noch umbringen wollte, wenn der nicht gefasst worden wäre. Und wie es der Zufall halt so will, sind eben bei diesem Film-Event, das geht eben um das Gomera und Yaiba-Event, da sind ja eben gerade die Kinder und Kazuha und Ran und ja, deswegen begeben sie sich sozusagen kurzerhand und möglichst schnell in dieses Kaufhaus, wo das Event stattfindet. Telefonisch sind die beiden aber nicht zu erreichen, weil natürlich bei dem Event zu Filmaufnahmen das Handy nicht an sein darf, deswegen sind die alle aus und ja, dann spitzt sich die Lage so ein bisschen zu, dann kommen auch die Kommissare Ayano Koji, Otaki und Kogoror mit in dieses Krankenhaus und es gilt, diese Bombe zu finden, die ja irgendwo ist und ja, dann wird Kazuha eben noch in das Ganze mit involviert, weil sie sich ja bereit erklärt hat, als Statistin aufzutreten und ja, hat da dann eben auf der Bühne so einen kleinen kurzen Auftritt. Ran hat das Ganze dann doch abgesagt, weil sie nicht so ein Fan ist. Und ja, kommen wir nun kurz oder lang mal zum Ende der längeren Inhaltsangabe. Das Finale begibt sich sozusagen so, dass die beiden Bomben gefunden werden und Conan und Heiji müssen die eine Bombe entschärfen und Kazuha und Ran müssen die andere Bombe, die neben der Bühne gefunden wurde, entschärfen und ja, ob den beiden das gelingt oder ob alles in die Luft fliegt oder ne, was auch immer so passiert, erzählen wir an dieser Stelle nicht. Wir behalten uns einen kleinen Cliffhanger vor und ja, guck mal, wie es dieser fulminante Vier-Filler-Teiler, so viele F und Ls, so in der im Team so an Bewertung erzielt hat. So, ja. Ja, also ich würde sagen, insgesamt war es auf jeden Fall einer der besseren Filler, wie ich finde. Ja, es war jetzt der erste Vierteiler-Filler gewesen. Und man hat natürlich viele Möglichkeiten, indem man Heiji und Kazuha hat auftreten lassen, das Setting nach Osaka verschoben hat. Hatte schon so, und so war es ja, glaube ich, auch gedacht, so eine Art Special daraus gemacht. Das natürlich nicht an das Special vom letzten Jahr, im ersten Jahr anknüpfen konnte mit dem Kyoto-Liebesgeständnis. Das darf man wohl nicht vergleichen, aber insgesamt dann ein Fillerfall, der natürlich sehr von Heiji und Kazuha und diesem Zusammenspiel gelebt hat. Auch natürlich hatte man viele Möglichkeiten, einen sehr langen und auch ja, verwogenen Fall zu konstruieren, dadurch, dass es ein Vierteiler gewesen ist. Auch hier hat man viele Personen auftreten lassen, die in der Regel noch in derselben Episode gestorben sind oder verhaftet wurden. Das ist egal. Insgesamt sind sehr viele Personen dann aufgetreten. Teilweise wirkt das aber so ein bisschen konstruiert, dass dann noch jemand auftraut und der fliegt sofort in die Luft. Ja, das war so ein bisschen konstruiert teilweise und manchmal haben sich so bestimmte Punkte, waren für mich nicht ganz schlüssig. War aber auch, wie gesagt, ein Fall mit sehr vielen Schauplätzen gewesen. Einmal natürlich in dieser Event-Location am Ende, aber auch schon dieses Event am Anfang, wo die erste Leiche gefunden wurde. Da fliegt ein Auto in die Luft, dann gab es nochmal diese Sache in Kyoto, also da waren sehr viele Schauplätze, wie ich fand, und hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass dann Heiji in dem einen Teil, den Olli vorgestellt hatte, quasi nur so als ja, dass man ihn irgendwie weggeschickt hat nach Kyoto, der so nach dem Motto, du machst da jetzt mal Recherche, und dann kam er mit einer DVD, mit diesem Film wieder. Ja, das weiß nicht, das hätte man auch, keine Ahnung, einen Kommissar machen lassen können. Hat man Heiji irgendwie so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt, was nicht hätte sein müssen, wie ich finde. Dass Kazuha diese Fangirl-Leidenschaft hatte zu Kamen Yaiba und Gomera, fand ich eine lustige Idee und für einen Filler wirklich ganz nett. Sind ein paar schöne Bilder da zustande gekommen. Ja, auch dass die Detective Boys nicht so stark involviert waren, hat mir auch gut gefallen. Ist ja auch nicht bei jedem Filler der Fall, dass man die da eher ein bisschen rausnimmt. Ai hatte auch ihre Momente, wie ich fand. Ja, also insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem Filler und kann sagen, lohnt sich auf jeden Fall, den mal anzugucken. Hatte natürlich den einen oder anderen Plothole, und was ich noch sagen möchte, ist am Ende natürlich diese Szene, die du schon angesprochen hast, Heiji und Conan auf der einen Seite, Ran und Kasa auf der anderen Seite, das wurde auch auf Conan News dann geschrieben. Die Szene hat auch sehr an den Film 1 erinnert. Wir erinnern uns mit dem roten Draht, durchschneiden oder nicht durchschneiden. Das war ganz lustig tatsächlich. Und auch dann gab es da so einen Moment, wo dann Kasa gesagt hat, was, nein, das kann ich nicht. So, und da dachte ich, ach, sagt sie jetzt, sie will den roten Faden nicht durchschneiden oder was. Aber es ging dann um einen Schraubenzieher, den sie nicht hatte. Naja, war auf jeden Fall ziemlich cool, diese Anspielung, wenn sie denn so beabsichtigt war. Bei mir kam es auf jeden Fall so rüber, deswegen denke ich schon, es ist ein Vierteiler-Filler, den man sich durchaus mal angucken kann. 4 von 5 Acetonbomben. Ja, würde ich mich anschließen mit 4 von 5 Kamen Yaiba Fanballons hier. War eigentlich alles mit bei, war sehr spannend. Und dann die entsprechenden Sachen, die du schon so hervorgehoben hast, waren gut. Ich will jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Es gab auch schlechtere Momente in dem, wo ich einigen Sachen nicht ganz folgen konnte. Nochmal einige Sachen hervorzuheben. Also mir hat das mit Kasua sehr gut gefallen, wie sie in diesen Episoden so involviert und dargestellt war, wie sie eben so als Fangirl sozusagen da ihr Idol trifft und irgendwelche Fotos macht, und dieses Themencafé hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Würde ich auch gerne mal reingehen. Jetzt nicht zu Kamen Yaiba, aber so Conan-Fan-Cafés gibt's ja. Lesen wir ja auf Conan News immer fleißig, und da würde ich auch gerne mal hingehen, und es hat mir gut gefallen, dass sie das so in die Episode dann involviert haben und auch dann so das Setting um den Fall drumherum eben mit den Filmaufnahmen und so, das fand ich sehr schön auch dargestellt und umgesetzt, und wie sie dann diese einen Aufnahmen gemacht haben und Heiji so, ja, ich mach mal mit, ich habe eigentlich gar keinen Bock, und Kokoro auch so, nein, warum mache ich das hier überhaupt, und dann kam der Regisseur dann am Ende an und sagte so zu Ayumi und den Kindern so, ja, habt ihr richtig gut gemacht, ne, richtig gut rübergekommen, und die Kinder dann auch so, ja, ich war voll aufgeregt und da kam er so zu Heiji und Kokoro und so, wenn sie das ein bisschen ernster nehmen würden, das finde ich schon ganz gut, und die beiden so, oh, okay, also das fand ich sehr, gut, hat mir super gefallen, diese, Nebenszenen sozusagen. Und das Finale dann eben halt auch mit den Bombenentschärfungen und der Parallele zu Film 1 und dann eben halt auch, wie Kasua da dann so dargestellt wurde, dass sie erst macht sie es, dann ist sie aber zu nervös und sagt, ich kann das nicht, ich will hier eigentlich sofort weg, und dann wie diese ganzen Emotionen dargestellt wurden und wie Heiji dann sie wieder beruhigt hat und das alles und wie das dann alles durchgezogen wurde, konnte ich irgendwie sehr gut nachempfinden, wie sie sich da so gefühlt hat, und hat mir sehr gut gefallen dann dieses Finale, auch wenn ich fand irgendwie, dass es dann in der letzten Episode recht schnell ging, also aber trotzdem, ein erster Vierteiler-Filler und fand ich, war ein guter Einstieg in das neue Jahr, und schauen wir mal, ob wir vielleicht mal wieder einen Vierteiler-Filler sehen oder auch nicht. Gucken wir mal. Also es können gerne mehr Drei- und Vierteiler sein, wenn die Story, also die waren schon, finde ich, deutlich besser als normale Einteiler, die gezeigt werden, oder auch ab und zu mal Zweiteiler. Also da kann man schon mehr mit der Story machen, tendenziell, also finde ich tatsächlich eher besser. Kann man gerne öfter machen. Ja, also ich fand den auch gut, den Vierteiler. Ich wäre so bei 3 bis 3,5 insgesamt. Aber ich glaube, das hat weniger mit der Anzahl der Filler zu tun, sondern vielmehr damit, es war ja auch ein vierteiliges Filler-Ding wegen eben Yumiuri TV und so. Und ich glaube einfach, dass deswegen mehr Zeit in die Vorbereitung gesteckt werden konnte und in das Writing. Ja, das meinte ich vorhin auch mit, das sollte vielleicht so eine Art Special sein, ne? Dass man das so als neues Special gemacht hat und aber trotzdem halt nicht an einem Stück gezeigt hat, sondern halt auf 4 Folgen aufgeteilt hat. Aber ich glaube, dass aus diesem Grund mehr Sorgfalt in den Writing-Prozess geflossen ist. Und ich glaube, dass man das auch mit zweiteiligen Filmen hinbekommen könnte, wenn man dem eben Aufmerksamkeit und Zeit gibt. Aber ich denke mal nicht, dass das auf einer regulären Basis möglich ist, weil so oft will Yumiuri TV wahrscheinlich nicht da irgendwie positiven Einfluss nehmen, schätze ich mal. Insgesamt natürlich immer noch gut, aber ich finde jetzt, ich würde den jetzt nicht so hoch hängen. Also ich fand auch jetzt mit dem dreiteiligen Film davor, das war auch so ganz nett, aber ja, ich würde es nicht so hoch hängen. Es ist mir, also Teil der Fans waren ja wirklich euphorisch und die haben gesagt, das ist der beste Filler aller Zeiten, wo ich sagen würde, so, nee. Ja, aber überleg mal, wann hast du denn nochmal so einen Filler in der guten Qualität gehabt? Kannst du dir da jetzt spontan aus dem letzten Jahr vielleicht einen erinnern oder so, wo du sagst, ja, der war qualitativ mindestens genauso gut? Fällt mir jetzt auch tatsächlich keiner spontan ein. Nee, aus dem letzten Jahr nicht. Aber ich meine, viel schlechter als zum Beispiel das Ibiso-Special fand ich das jetzt auch nicht. Also beziehungsweise das Ibiso-Special und das jetzt mit Kamen Yaiba nimmt sich nicht viel meiner Meinung nach. Und das ist jetzt auch gerade mal 4 Jahre her. Naja gut, 4 Jahre ist schon ein bisschen was. Ja, aber also ich kann verstehen, wenn du sagst, ja, es ist vielleicht zu overhyped gewesen von den Fans insgesamt. Da würde ich dir vielleicht recht geben, weil so krass gut war es halt nicht. Aber ich glaube halt, die Fans sind halt ausgetrocknet wegen der Dürre an schlechten Fillern. Ja. Und der erste Tropfen Wasser wird dann quasi so, oh, das ja. Beste. Und hey, also ich meine, ich fand es insgesamt auch, habe ich es als besser empfunden als die meisten anderen Filler, aber trotzdem Schwächen und trotzdem ultra hässlich teilweise. Also, ich habe es ja schon angesprochen, zum Beispiel eben das, was ich in meiner Zusammenfassung mit drin war, dieser Autounfall am Ende der ersten Episode. Das war ja so grottenhässlich und auch teilweise, wenn ich mir irgendwelche Szenen angesehen habe, die Charaktermodelle, oh, also im Writing ist definitiv mehr Sorgfalt gefallen, aber für die Animation. Ja, also da habe ich auch mal im Forum eine Übersicht gepostet, aus einer einzigen Episode, wie sich die Qualität, je näher die zum Ende ging, so krass verschlechtert hat. Also am Anfang noch sehr scharf gezeichnete, die Figuren und so. Ich sage, ja, das sieht sogar ganz gut aus. Aber dann irgendwann auch nur noch so schemenhafte Gesichter quasi. Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Hat nicht komplett überzeugt. Wenn das so gewesen wäre wie in diesem Trailer ganz am Anfang, so von dem Animationsstil, das fand ich ziemlich cool, hätte man dieses Niveau beibehalten, ja, wäre sehr schön gewesen. Aber ich bin auch so bei 3,5 von 5 mit leichter Tendenz zu eher 3 und ich glaube, damit ist der Film insgesamt auch ganz gut bewertet. Ja, welche Episoden erwarten uns denn in den kommenden Wochen, Lasse? In den kommenden Wochen erwarten uns zum ersten Mal am 1. und am 8. Februar die Wiederholung von Episode 87 und 88, Mord auf der Skihütte, Teil 1 und 2, ein sehr klassischer Fall, den viele Leute sehr mögen. Dann am 15. und am 22. Januar 2 Filler, nämlich die Mystery Tour, die diesmal in Kaga spielt, falls jemand diese Stadt etwas sagt. Und dann am 29. Februar haben wir eine weitere Wiederholung, ein Remaster von Episode 196 nach deutscher Zählweise Notruf von oben. Und damit ist der Februar auch schon beendet und erneut keine Kanon-Episoden. Aber hey, eine Mystery Tour, wuhu! Wie immer, hey! Ja, bleibt abzuwarten, wie die Mystery Tour so wird. Also, wir hatten ja sogar, glaube ich, mal einen speziellen Podcast dazu. Hier jetzt der Wink, um den mal wieder anzuhören. Da gab es ja schon gute und schlechte Mystery Touren. Mal gucken, was es dieses Jahr wird. Auf jeden Fall hört ihr es dann im nächsten News-Podcast, wenn wir das wieder analysieren und berichten. Genau, das auf jeden Fall. Und das nehme ich als Stichwort auf und beende an dieser Stelle den aktuellen News-Podcast, der ja etwas länger geworden ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viele neue Erkenntnisse und schaut vielleicht die eine oder andere Episode nochmal. Und natürlich nicht vergessen, Film 21 am 7. Februar bei ProSiebenMax auf keinen Fall verpassen. Ja, gleich hört ihr noch das wunderschöne Outro von Zero am Ende des Podcasts. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr findet uns auf conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews und ihr könnt diesen Podcast auch bei, wie gesagt, YouTube hören, bei iTunes oder bei Spotify sind wir auch zu finden und bei vielen anderen Plattformen. Abonniert uns dort gerne und folgt uns gerne überall, wo wir sind. Ich sage tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, dann sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen.